Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. März 2006. Und was ist das? Es ist ein Blog. Ein Jahr blog.über.de. Herzlichen Dank an alle Blogger, Leser und Kommentarschreiber für mehr als 550 Beiträge, knapp 1500 Kommentare und über 60.000 Besucher bei blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben diesmal eine ganz besondere Ausgabe. Ja, die 17. klingt erstmal nicht besonders, aber... Nee. Es gibt was zu feiern. Ja. Happy Birthday, René. Happy Birthday, Stefan. Dankeschön. Ja. Wir beide haben nicht Geburtstag, aber der Blog ist ein Jahr alt geworden. Yuppie. Ja, hast du was zum Anstoßen? Warte mal. Nee. Ich auch nicht, die und die Küchenhilfe hat Urlaub. Aber wir sind wieder so schlecht vorbereitet, das gibt's doch nicht, oder? Mann, ja. Mann. Ja, also, haben ja bestimmt einige schon gelesen. Ein Jahr Blog, das heißt, 547 Beiträge zum Beispiel, 1478 Kommentare und knapp 60.000 Besucher. Das ist Wahnsinn. Das hätten wir vor einem Jahr nicht erwartet, dass es innerhalb von 365 Tagen ja so ein Erfolg wird. Damit war nicht zu rechnen. Aber du sagtest gerade, wir sind schlecht vorbereitet. Und ich wollte gerade mal sagen, wir sind nicht schlecht vorbereitet. Es geht noch schlimmer. Nee, wir sind gut vorbereitet. Wir haben ja alles da. Du hast ja eine Klampe dabei. Genau, aber wir dürfen sie nicht benutzen. Nein. Wir hatten ja eigentlich vor, uns ein Geburtstagsständchen zu singen. Ja. Nur, das scheitert ein bisschen an der GEMA. Die GEMA? Was ist denn die GEMA? Die Gesellschaft für... Ich hab's vergessen. Für musikalische... Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Zumindest die, die immer Geld haben wollen, wenn man irgendwelche Lieder spielt. Genau. Und damit wir wollen auf Nummer sicher gehen und nichts Unrechtmäßiges machen. Und aus diesem Grund werden wir Happy Birthday heute nicht singen. Schade. Ja, ich wollte gerade mal gucken. Die GEMA, das heißt... Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Mhm. Das muss man sich nicht merken können. Beitrag 1205, da steht nochmal drin, was wir versucht haben, um mit der GEMA in Kontakt zu treten und das Problem zu klären. Und wie lange so etwas dauert, eine Antwort dafür zu bekommen. Ach, die waren dann bestimmt ganz schnell, oder? Ratzfatz, 2 Monate. Na, Mensch. Ja, da arbeitet die Postabteilung noch richtig. Ja. Gut für alle, die dort arbeiten. Die können stolz drauf sein. Genau. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Da gehen wir ja lieber nicht drauf ein. Ja, genau so ist es. Ja. Aber René, was mir da einfällt, bei dir sieht es ja ganz anders aus, was deine Arbeit angeht. Das trägt doch mehr Früchte, oder? Ja, genau. Das trägt mehr Früchte. Und passt übrigens auch zur GEMA, denn ich habe neulich die Pottparade gehört. Ja, und plötzlich wurde in der Pottparade, oder fiel in der Pottparade das Wort Citizen Pinkel von Adam Curry. Ja, genau. Er hat sein Wissen also auch angewandt. Ich glaube, es war andersrum. Die Pottparade hatte sich ja an Adam Curry gewandt. Und ja, wie Adam Curry reagiert hat, das werden wir uns jetzt mal ganz kurz anhören. With Adam Curry. Hi Adam, this is Norman again from the German Normcast and Pod Parade Podcast. Hey, guten Tag, wie geht's? Warte einmal, ich bin ein Sitzenpinkler. Ja, also, Adam Curry hat seine Hausaufgaben gemacht. Prima. Und, du Stefan, sag mal, haben wir Ratten im Büro? Nee, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, aber wir haben heute einen Studiogast. Das riecht man noch, das ist ein Hund. Ja. Hörst du nicht, wie er da hechelt? Sieht aus wie eine Ratte, die bei Udo Walz war. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Yorkshire Terrier. Also harmlos, völlig harmlos. Komm her, dreh dich nicht rauf. Hast du, komm. Hast du, heißt der? Ja. Du, Stefan, ist jetzt schon ein bisschen eklig hier im Büro, im Studio. Kannst du, warte mal, der braucht mal eine Runde, der muss wahrscheinlich mal ganz dringend, der guckt so komisch. Ich werde ihn mal mitnehmen und los, komm her hier. Und ich werde mal eine Runde mit ihm rausgehen, ja? Wir sind mal gleich wieder da. Na, geht ist jetzt meine zwar Beine ungünstig, verdrehen. Ja. Beine, hat er Beine? Jetzt sind auch keine Beine. Ja, gut. Ich wäre vorsichtig, was du dem Hund sagst. Okay, heißt der wirklich Hasso? Ja. Hätte jetzt gedacht Hapo, aber egal. Komm mal, Hasso, wir gehen mal eine Runde raus jetzt hier. Okay, komm, bis gleich dann. Gut, bis dann, Stefan. Los, komm mal hier. Komm, los, raus, ey. Ja, das ist ja mal eine veränderte Situation hier. Da war ich jetzt nicht vorbereitet. Also, zumindest, nun geh doch mal raus, Mensch. Kann doch nicht so lange dauern. Ja, aber weil wir schon beim Thema Hunde sind, unser Axel hat im Beitrag 1194 über sein Hundeproblem in Anführungsstrichen berichtet. Und ja, wie sich vielleicht schon rumgesprochen hat, Axel joggt gerne und er berichtet dort, dass ihm ab und zu auch mal Hunde begegnen. Und das Verrückte ist, mal mit oder mal auch ohne Leine. Und ja, er hat da manchmal so ein bisschen seine Bedenken, denn zum Beispiel kommt dann immer die typische Reaktion der Hundebesitzer bei für ihn besonders gefährlich eingeschätzten Hunden. Zum Beispiel, der tut ja nichts oder der will doch nur spielen. Ja. Und wie hat er so schön geschrieben? Axel will aber nicht spielen. Und oh, ist hier noch jemand? Was? Ja. Ja. Stefan. Was? Ach, du bist wieder da? Ja, mach mal weiter. Das ging ja schnell. Ja, jedenfalls oder gibt Axel den Tipp oder ja, philosophiert so ein bisschen, so kommt es mir vor, über den Sinn oder die Art und Weise, wie manche mit ihren Tieren umgehen und ja, wie sie die Tiere halten. Er gibt da ein paar Beispiele, das könnt ihr euch, wie gesagt, im Beitrag 1194 durchlesen. Das passt so ein bisschen zum Bild von Axel. Denn er hat ja öfter mal leicht kontroverse Themen, die man diskutieren kann. Aber ich fand den Beitrag sehr gut, denn zum Thema Hunde, René, jetzt wo du wieder da bist, da können wir ja auch uns zu den Leidgeplagten zählen, da wir ja, ja oft in Bezug Pankow zum Beispiel sind. Genau, da ist der Weg in die Firma ein regelmäßiger Slalomlauf. Genau, da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Tretminen laufen. Ja. Ja. Ja, wo ist denn der Hund eigentlich? Ist so ruhig. Dem geht's gut. Ach so? Ich war unten beim Chinesen. Ach so. Ja, wenn du nochmal sehen willst, solltest du schnell runter. Ja. Weil die haben die Speisekarte schon umgeschrieben. Du bist so gemein. Der arme Hund. Der arme Hasso. Ja. Naja, gut. Aber wenn du dich schon so um den Hund gekümmert hast, du kümmerst dich auch noch um andere Dinge. Und zwar um das Ei. Genau. Ja, ich war, jetzt geht's ja wieder los. Ich war beim Training, beim American Football Training, hab ein paar Fotos gemacht für anstehende Pressemitteilung. Ein paar Bilder sind im Netz. Ihr könnt mal schauen, Beitrag 1207, also 1207. Und ja, und ich hoffe, dass jetzt die Saison, wenn die losgeht, wieder richtig ordentlich was zu berichten gibt und ich wieder olympischen Rasen betreten kann. Mhm. Und 20.000 Zuschauern auf den Rängen zuhören kann, wie sie auf den Rasen herunterbrüllen, ist schon ein tolles Gefühl. Also ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder klappt. Ja. Genau. Aber weg vom Sport. Ach, noch nicht ganz weg zum Sport. Mir fällt ja ein, Dirk hat mich ja auch entlarvt, ne? In einem seiner Beiträge, da ging es eigentlich um die PSP, hat am Rande veröffentlicht und bekannt gegeben, dass ich ja noch einen Football-Podcast betreibe. Die olle Petze. Die olle Petze, ja. Ich hätte es nicht gedacht, dass so schnell einer drauf kommt. Ist mittlerweile die 8. Folge. Hättest nicht gedacht, dass einer deinen Podcast hört, oder? Ja, ich habe auch Verstärkung mittlerweile schon. Ja, und das entwickelt sich auch ganz gut. Wollen wir mal gucken. Aber natürlich an erster Stelle steht immer noch der blog.juba.de Podcast und da wird sich auch nichts dran ändern. Na, das hast du aber schön von Konzept abgelesen. Das steht ja nirgendwo. Aber weg vom Sport hin zur Kultur. Na komm, sag doch nochmal die Adresse für alle Fans. Nein, finden Sie selber raus. Der Beitrag von von Dirk mit der PSP. Einfach mal PSP eingeben, da dürften ja nicht allzu viele Beiträge sein. Ja. Es klang jetzt ironisch. So, komm jetzt aber hier Kultur, erzähl mal. Ja, mach mal einen Kulturbeitrag. Kultur pur, und da kannst du nur eine geben, Maite. Und sie war nämlich in der Russendisco. Russendisco, da habe ich erstmal geguckt, als ich den Beitrag gesehen habe. Kennst du den Club Rodina? Nicht wirklich. Der Club Rodina befindet sich laut Maite am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin. Und dort sind oder befinden sich unter anderem zwei Dancefloors, wo Maite ordentlich abgehottet hat, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es ein Video zu? Nein, muss man bei bei dieser einen Videoplattform gucken, die du auch kennst. Vielleicht findest du da was. Jedenfalls hat sie berichtet, dass in der Russendisco zum Beispiel Wladimir Kamina den wiederum auflegt. Den kennst du? Ja, ich habe sogar das Hörbuch. Ah, richtig. Er ist nämlich auch Autor, und Russendisco heißt auch ein Buch von ihm. Und das spielt, dreimal darfst du raten, in Marzahn. Das war mir wiederum unbekannt. Mir auch. Ich wohne ja in Marzahn, aber es sagte mir gar nichts. Und auch das war mir neu, denn die Party Russendisco ist schon fast legendär für Berlin, hat Maite geschrieben. Und na gut, ich bin jetzt nur nicht so ein Disco-Kenner, es... haben wir wieder was dazugelernt, ne? Die Atmosphäre dort soll sehr angenehm sein, und Maite hat zu schneller, fröhlicher Musik getanzt. Oder... Kakerling. Ja, das ist, glaube ich, nicht unbedingt so. Und sie hat dort viel Spaß gehabt mit ihrer Begleitung. Alles nachzulesen im Beitrag 1193. Maite in der Russendisco. Ich kann ja bei Kultur auch mithalten. Ich war nämlich... beim Theatersport. Theater und Sport? Also sehr, sehr interessante Geschichte. Improvisationstheater, da kann wiederum Maite auch was zu sagen. Die hat von einem anderen Improvisationstheater berichtet. Und Theatersport empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat, dorthin zu gehen. Also in Berlin läuft es in der Friedrichstraße im Admiralspalast unter Beitrag 1204 sind dann nochmal die Details dazu. Mhm. Und soweit ich weiß, war Maite sogar auch schon zwei- oder dreimal dort gewesen, an anderen Orten. Ja, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Noch eine Sache zum Thema Kreativität. Dirk hat ein Online-Grafikprogramm vorgestellt, hat auch ein paar Spielereien damit gemacht und in den Blog gestellt. Mir ist jetzt die Beitrags-ID unbekannt. Aber wie ich dich kenne, Stefan, hast du die gleich parat. Ich habe dann auch mal in einen Kommentar ein weiteres Online-Grafikprogramm gestellt, was ich benutze, womit ich sehr zufrieden bin. Und das ist wirklich eine echte Alternative zu einer Software, die man sonst für Geld kaufen muss. Mhm. Ja. DSL sei Dank, geht ja alles auch ratzfatz. Man lädt sein Bild hoch, bearbeitet es und lädt sich wieder runter oder veröffentlicht es bei Flickr. Ja, also es ist eine schicke Geschichte. Und die Beitrags-ID zu diesem... Die sage ich dir gleich. Ich bin auch auf der Suche. Nur ich finde es nicht so schnell. Das ist mein Problem. Ja, unter blog.über.de ist auch eine super Suche. Da kann man eingeben... was gibt man da ein? Einfach ein Stichwort zum Beispiel. Na, gib mal Picknick ein. P-I-C... Picknick? K-N-I-K, glaube ich, wird das geschrieben. Das ist die... Das ist das Programm... was ich immer dazu verwende. Aha. Du meinst doch den Beitrag mit Pop Art, ne? Ja, genau. Das war der von Dirk. Ah, dann habe ich ihn. Soll ich ihn dir sagen? Ja, sag mal die ID. Die 1186. Also, und Beitrag 1186, dort Selfmade Pop Art im Stil von Andy Warhol. Ja, das sind übrigens neben dem, was Dirk dort mal ausprobiert hat und als Grafiken online gestellt hat, ich habe auch mal geguckt, also es sind wirklich super Sachen noch dabei, die er nicht vorstellt. Also ein Besuch auf der Seite, die Dirk vorstellt, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt sind wir noch eine Runde kreativ, Stefan. Aber noch kreativer, denn wir haben was völlig Neues für euch. Denn wir haben schon erwähnt am Anfang, ein Jahr blog.juba.de, und da gab es jede Menge Beiträge, aber erinnert ihr euch wirklich... an bestimmte Beiträge. Das wollen wir jetzt rausfinden in Form eines Rätsels. Und dazu haben wir einen neuen Zufallsgenerator, den wir jetzt mal anwerfen, oder René? Ja, also vielleicht erklären wir kurz, was wir jetzt machen. Also wir werden jetzt über den Zufallsgenerator eine Beitrags-ID bestimmen und dann im Wechsel, also Stefan fängt an, wird er mir ein paar Tipps geben und ich werde herausfinden, um welchen Beitrag es sich handelt und wir werden kurz ein bisschen resümieren, um worum es dort ging. Aber genau. Da schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben und ja, ihr könnt natürlich mitraten. Wer nicht ganz fit ist beim blog.über.de, der sollte jetzt Pause drücken, auf blog.über.de gehen, sich die Beiträge alle durchlesen, von vorn bis hinten und kann dann hier mitmachen. Ne? So ist es. Dann kann er hier mitreden bei dem nächsten Rätsel. So, können wir anfangen, ja? Ja, dann starte mal. Ich hole meinen Zufallsgenerator, warte mal. So. Hast du den selber zusammengeschraubt? Ja, ich muss aufpassen, dass er nicht auseinanderfällt. Hat nicht ganz gehalten. Sag mal, kann es sein, dass du morgen früh zu spät zur Arbeit kommst? Da ist ein Stück Wecker eingebaut. So, der Zufallsgenerator. Na, das ist ja mal ein Zufall. Weißt du, welchen Beitrag er rausgesucht hat? Nein. Beitrag 555. 555, Und jetzt bin ich mal gespannt. Wehe, du guckst darauf. Nee, ich guck nicht. Ich guck weg. Oh. Wieso? Ja, ich glaube, wir brechen mal ab an der Stelle. Warum? Das kann man nicht machen. Soll ich mal gucken? Happy Birthday. Wir haben ein Geburtstagskind im Blog zu vermelden. Mars 3142 steigt in das 28. Lebensjahr ein. Von uns natürlich die herzlichen Glückwünsche dazu. Ja. Sag nochmal das Datum. 10. Juli 2006. Gut. Also, dann lassen wir das so. Im Raum stehen, würde ich sagen. Ja. Also am 10. Juli einfach mal an Mars 3142 denken. Genau. Gut. Dann machen wir noch eine Zahl. Und zwar die 287 haben wir jetzt. 287, das ist ja ziemlich am Anfang. Das ist wirklich... Ah, leider haben wir dazu keinen Beitrag. Aber wir haben ja noch eine Alternative, und zwar die 300, sagt mein Zufallsgenerator. Und die gibt's, da bin ich von überzeugt. Nee. Da haben wir keine Beiträge im Blog? Vielleicht sind die beim Umzug verloren gegangen. Für die, die es nicht wissen, der Block ist ja umgezogen. Ne? Ja, so, welche Nummer war das jetzt? Vergiss es. Ey, das gibt's doch nicht. Wir haben keine Beiträge hier. Aber ich glaube, jetzt habe ich einen. Das muss es sein. Wir können gehen bis 1207. So ist es, aber ich habe bis jetzt nur Beiträge erwischt, die keine... Also kein, nur IDs, die hinter denen keine Beiträge stecken. Ja, das ist live. Ja. Ja, nächstes Mal zeichnen wir mal auf, da ist es schon spannend. Alles klar, wir haben einen. Und zwar die 644. So. 644. Ja, so. Und jetzt soll ich dir ein paar Tipps dazu geben. Gib mir mal ein paar Tipps. Gut. Ich bin natürlich fit, ich habe geübt. Ja, ich glaube, da kommst du drauf. Hatte 2 Tage Urlaub. Da kommst du drauf. Sag mal erstmal, war es im Sommer, im Winter? Es war im Sommer. Es war Sommer. Ja, ich wollte es gerade die GEMA. Gut, dass du es gemacht hast. Du zahlst. Ja. Von deinem Taschengeld. Okay, der geht auf mich. So. Okay. Ah, da kommst du so schnell drauf. Also das glaube ich schon. Pass auf, ich versuche rauszufinden, auch von wem der ist. Sag mal nicht, von wem der ist. Okay. Das ist ein schlechter Tipp jetzt. Gleiches Medium wie blog.über.de. Ein anderer Blog. Es geht um einen anderen Blog. Jein. Um einen Podcast. Ja. Sind wir jetzt schon bei der Bundeskanzlerin vielleicht? Ja. Süddeutsche Zeitung. Ja. Ja, genau. Das war im Sommer. Richtig. Die Süddeutsche Zeitung hat über uns berichtet. Im Zusammenhang des Beitrages, der sich um den Podcast der Bundeskanzlerin drehte. Korrekt. Ein absolutes Highlight im Blog, ne? Richtig. Das war wirklich, ja, wie du schon sagst, ein Highlight in diesem ersten Jahr. Am 9. August 2006 hast du selber diesen Bericht reingeschrieben. Stimmt, von mir. Und da ist sogar ein Foto drin. wie du zitiert wurdest in der Süddeutschen Zeitung. Das war ja einfach. Ja, das war auch das erste Mal, dass ich mir die Süddeutsche Zeitung gekauft habe. Ja. Aber ich wette, es sind viele Leute deswegen auch hängen geblieben in der Süddeutschen Zeitung. Definitiv, das glaube ich auch. Und im Blog natürlich. Ja. So, wollen wir noch einen nehmen? Oder? Ja, natürlich, mach mal noch einen. Okay. Jetzt mache ich aber. Sag mir die Zahlen und ich guck nach. Achso, nimm mal die 731. Okay, die 731. Bei diesem... Gibt's da was? Nee, das ist nur ein Entwurf. Sag mal noch eine. Ja, ja. 672. Ich kann dir mal kurz vorlesen, was in dem Entwurf steht. S-Bahn Stories Reloaded. Erkan und Stefan Typen. Opi mit Mädels. Rückfahrt. Schönhauser Allee mit 4 Typen. Ja, hätte ich ja gern gelesen, den Beitrag. Dirk, wenn du uns zuhörst. Wir sind sehr interessiert, was da passiert ist am 6. März 2007. Ach so, weil es ein Entwurf ist, steht das heutige Datum da. Gut, sag mir mal eine neue Zahl. Was hat er jetzt gesagt? 672? 672. Ja. Genau. Und zwar, ich sag nur Berlin-Mitte. Was Neues, Großes. Aha. Was Neues, Großes. Sag mal, von wann der in etwa war? Der ist vom August letzten Jahres. In Mitte, was Neues, Großes. Ein Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau. 1,55 Euro pro 100 Gramm. Ah, scheiße. Mist. Ostfriesland. Ostfriesland? Was gibt's denn du für Tipps? Ich kann damit absolut nichts anfangen. Ja, ich sag nur Regenjacke und Regenhose für Ostfriesland. Kann das sein? Ist es ein Urlaubsbericht? Nein, ich sag nochmal Berlin-Mitte. Ja. Aber Regenjacke? Was Großes Neues. Jemand wollte sich vorbereiten auf einen Urlaub, das ist richtig. Und hat deswegen eine Regenjacke gekauft. Und wo? In Berlin-Mitte? Groß, neu? Ach so, am Alexanderplatz? Ja. Dann kann es bestimmt nur der Kaufhof sein. Genau. Und wer hat sich die Regenjacke gekauft? Warst du sogar. Nein. Wer hat darüber... Warst du nicht, der darüber berichtet hat? Ich brauche keine Regenjacke für Ostfriesland. Dann kann es nur Axel gewesen sein. Ja, genau. Unser Nordlicht. Genau, Axel war nämlich am... Im das Kaufhof gewesen. Knapp daneben gegangen. Und hat sich dort eine Regenjacke gekauft für seine Reise nach Ostfriesland. Ja. Und den kompletten Beitrag kann man unter der ID 672 nochmal nachlesen. Und übrigens, die 1,55 Euro pro 100 Gramm, das ist dieses Buffet gewesen in der 5. Etage. Dort zahlt man nämlich die Gerichte nach Tellergewicht. Mhm. Genau. Ja, also weiteres in diesem Beitrag. So, was sagt die Uhr, Stefan? Haben wir noch für einen? Können wir nochmal? Von mir aus? Ja, na los, dann machen wir noch einen. So, soll ich? Ja, mach mal. Okay, bin ich ja gespannt. Aha, ich hab die... das ist aber kein Bericht in dem Sinne, warte mal. Die nehmen wir nicht, sage ich jetzt mal. Eigentlich ist es doch schön, wie wir uns so beschäftigen, oder? Ja. Oh, jetzt habe ich eine Idee gefunden. Aber das ist leider ein Blogcast-Eintrag, über den brauchen wir nicht berichten. Nein. Da können wir höchstens raten, ob du den Inhalt noch weißt. Nein, dann machen wir lieber weiter. Okay. Ja, ich kann ja in der Zeit mal die Google-Anzeigen vorlesen von dem Kaufrausch am Alex-Beitrag. Ja, da haben wir hier zum Beispiel ein gesunde vietnamesische Küche. Und zwar das Restaurant Xi'an. Und wo es ist, steht hier leider nicht. Es ist bestimmt ein Online-Restaurant. Mhm. Ja. Alles klar. So. Hast du was? Hast du was? Ja. Okay. Und zwar ist es die ID 763 aus dem September. Oh, September. Ja. Und habe ich bestimmt von meiner Geburtstagsfeier berichtet. Ja, war knapp daneben. Du hattest da andere Sachen zu tun, bestimmt. Also, ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Geschützte Markenfarbe. Geschützte Markenfarbe ist pink. Nee. Gelb für die Post. Nee. Also pink war schon die richtige Richtung. Ach so, eine Telekom. Ja. Pink. Also es ist nicht pink. Ah, Telekom rosa, Magenta. Magenta, genau. Ja. So, da hast du schon mal das richtige Thema. Also es musst du noch raten, worum es ging? Es war im September, ja? Ja. Lass mich raten. Im September wollte ich im September, weil ich umgezogen bin, ja die Telekom vom Hals haben. Nee, du wolltest sie vom Hals haben? Ich musste sie vom Hals. Du wurdest quasi genötigt. Ich wurde genötigt dazu, genau, weil ich sollte 90 Euro dafür bezahlen. 90 Euro waren zu viel? Ich glaube ja. 90 Stimmt. Euro sollte ich bezahlen, um die Telekom oder die Telefonnummer der Telekom mitzunehmen und den kompletten Anschluss mitzunehmen bei meinem Umzug. Ja, und 90 Euro waren mir und Julia einfach zu viel. Und deswegen haben wir uns für eine viel, viel, viel, viel günstigere Variante entschieden, mit der wir bisher sehr, sehr zufrieden sind. Wir sparen monatlich mehrere hundert Euro. Tausende Euro. Ja, also der Beitrag ist bestimmt, wie kündige ich bei der Telekom? Nein. Kündigung bei der Telekom. Genau. Übrigens ein sehr beliebter Beitrag. Auch in den letzten Tagen und letzten Wochen und letzten Monaten immer wieder gern gelesen, wenn man der Statistik glauben kann. Und da wir die selber gefälscht haben, ja, glauben ist so. Wir das. Genau. Sag nochmal die ID. 763 war es, glaube ich. Also wer ein paar Gründe braucht, bei der Telekom zu kündigen, der sollte sich mal Beitrag 763, glaube ich, Stefan, anschauen. Genau. Nein, das ist so. Habe ich gerade nochmal recherchiert. Okay. Ja. Schaffen wir noch einen? Bloß einen machen wir noch und dann... Okay, aber jetzt bist du dran. Ja, ja. Sag mir mal eine ID. Kleinen Moment. Sophie. Mein Zufallsgenerator. Doc. Was sagst du eigentlich zu der Musik im Hintergrund? Düdüm. Die ist top. Düdüm. Wo hast du die her? Genau. www.podshow.com. Da nehmen wir die Musik her. Hätte zu dem GEMA-Beitrag sehr gut gepasst. Diese Musik ist nämlich nicht in der Datenbank der GEMA. Ah, nimm mal nicht. Die 443 steht hier. 443. Ah, meh. Leider eine Niete. Dann nimmst du die 886. 886. Ja. Aha. Ah ja, okay. Ja. Ich sage nur We want to entertain you. We want to entertain you. Von wann ist der in etwa? Der ist von Oktober 2006, aber es ist scheißegal, weil es ist echt ein Dauerthema. Ein Dauerthema? Wurde lange nicht drüber im Blog berichtet. Es ist ein, jetzt hör gut zu, ein bewegendes Thema. Ein bewegendes Thema? Na, von A nach B. Unterhaltung von A nach B. Es gibt nur einen in Berlin, der das schafft. Dich während du von A nach B gehst oder dich von A nach B bewegst, der dich unterhält in der Zeit. Ach so? Ja. Großes Berliner Unternehmen. Ach so, ja. Das mit den schwarzen Buchstaben auf gelbem Hintergrund. Genau. Oder waren es weiße Buchstaben? Nee, es sind schwarze Buchstaben. Okay. BVG. Richtig. Und zwar, da wir da viele Geschichten haben, ist es jetzt ein bisschen schwierig rauszubekommen, welches es ist. Obwohl, gib mal einen Tipp. Ja, genau. Dose Bier. Dose Bier. Also ich wäre jetzt nicht mehr drauf gekommen. Nee? Warte aber mal, vielleicht Dose weißt du dann. Bier. Hamburg. War ich dabei? Nein. Hamburg. Also, ja, ich hab's. Dirk war es garantiert? Nein, ich war es. Nein? Aber erzähl du mal, vielleicht hast du es nur durcheinander gebracht. Ja, oh, ich mein war. Telefon klingelt, aber. Geh mal ich kurz ran und nicht. Sag mal, du kannst gerade nicht. Echt? Okay, kleinen Moment. Boah. Ja, bitte. Ja, aber du störst gerade, weil wir gerade aufnehmen. Wer ist denn das? Der soll mal Hallo sagen. Ich melde mich später nach der Aufzeichnung. Gut, bis dann, tschüss. So. Also wenn... Da hätte wenigstens mal Hallo sagen können. Ach, deine Mutter. Ja. Jetzt wissen alle, dass ich nicht mehr zu Hause bin. Jetzt wissen alle, dass du eine Mutter hast. Okay. So ist es. Also. Hamburg. Ja. Erzähl mal, was du dazu weißt. Ich kann mich erinnern, Dirk hatte mal irgendwas aus Hamburg, wo er früh am U-Bahnhof saß. Nee, es war in der U-Bahn. In der U-Bahn. Ach, der hat rumgeflucht, kann es sein? Nein, hat er nicht. Ach, Mann. Er hat mir ein Ohr abgekaut. Er hat dir ein Ohr abgekaut. Er war auf dem Weg nach Pankow zur Arbeit. Genau. Ja, und da hat er sich neben dich gesetzt. Und hat mich angefangen, mir Fragen zu stellen. So, sag mal, wie alt bist du? Ach ja, und da hast du doch voll gelogen, oder? Habe ich gesagt, 17. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Genau. Ja, genau. Und er hat mir dann halt von seiner Schwester und so erzählt. Und er musste dann noch mit mir aussteigen. Und ich glaube, der wäre mir noch bis in die Firma hinterhergelaufen. Ja. Genau. Aber wir haben viel anderen Spaß auch noch mit in der U-Bahn gehabt, ne? Ah, definitiv. Immer. Da gibt es einige Beiträge. Ich glaube, man braucht nur mal nach BVG suchen. Dann müsste man eine Latte von Beiträgen finden. Weil das war ja quasi auch gerade in den Anfangszeiten des Blogs sehr häufig. Ja, und gestern Thema haben wir erst gewesen. Wieder was erlebt. Gestern. Dülüm, dülüm, dülüm. Ja, genau. Ja, das war auch wieder Unterhaltung pur. Haben wir keinen Beitrag zu gemacht müssen. Man erkennt leider das Gesicht, sonst würde ich das Video mal reinstellen. Aber ja, nicht mal egal. Am Balken rüber. Einfach mal selber mit der U-Bahn fahren, dann. Wirklich eine Empfehlung wert. Genau. Trotz der ganzen Schwarzfahrergeschichten, die dann auch noch mit auftauchen. Aber egal. Gut. Ich würde sagen, das Band hier hinten ist jetzt lange genug durchgenuddelt. Mit unserer Detektivmusik. So, wir legen mal wieder den Kalkabatsch auf. Ja. So. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich ganz kurz noch ein Geburtstagskind grüßen, und zwar meinen Kumpel René. Ja, heute mal ohne Geburtstagsglied, Entschuldigung. Am 9. März Geburtstag hatte. Alles Gute, noch nachträglich. Ja, Happy Birthday. Gut. Das war's schon. Ja. Blockcast Folge 17 geht zu Ende. Es war heute eine sehr gehirnanstrengende Sendung. Ja, mit vielen Rätseln. Genau. Wenn euch das mit den Rätseln nicht gefallen hat, dann schickt euren eigenen Inhalt. Wir hauen das hier einfach rein und hören uns das an. Genau. Haben wir gar die Kontaktmöglichkeiten, sag mal, die haben wir ja heute total vergessen. Die haben wir nicht einmal genannt. Sonst nennen wir die immer total häufig. Ja, weil die nicht im Konzept stehen. Wir hatten es heute gemacht, Stefan. Ich kann es kurz nochmal nennen. Ja, mach mal. Ja, pass auf. Und zwar, E-Mail könnt ihr schreiben an blog@juba.de oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion in den Beiträgen oder ihr ruft uns direkt an auf unsere Mailbox sprechen, und zwar unter Berlin 030 202 368 03. Ja. Puh, haben wir das auch. Und wenn ihr heute noch zum Chinesen an der Ecke geht, dann guckt euch doch mal ganz genau die Nummer 371 an. Fragt nach Hasso. Genau. Nehmt mit Salat, schmeckt ganz gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir danken euch, dass ihr uns heruntergeladen habt. Ja. Ihr könnt uns jetzt aus eurem MP3-Player wieder rauslassen. Genau. Wir müssen morgen arbeiten. Ja. Alles klar. Also, und denkt dran, mit dem Hund war nur Spaß, nicht, dass wir Ärger kriegen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ohne Hund. Genau. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Pod Show and Limelight.